موعظات قصيرة تقدم نسمو متوحدين. نسمو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إيش مشت مت الله صلّبنس دي أين كلاينة نصيحة جيم مانيت لبغودة مسلم وتفاجئت صم دين أيسرس أشينونس بيلت dazu möchte ich dir als erstes ein paar Fragen stellen. So sag mir, liebst du unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und sag mir, liebst du die Sahaba radiallahu anhum? Und sag mir, liebst du den Islam vom ganzen Herzen? Und hast du Abneigung gegen alles, was nicht vom Islam ist und somit den Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala auf sich zieht? Falls du dies alles bejahst, wovon ich sehr stark ausgehe, da du sonst kein Muslim wärst, stelle ich mir dennoch die Frage, wieso du nicht aussiehst wie jemand, der all dies bestätigt. Denn einerseits alles bestätigen, aber gleichzeitig rumlaufen wie die Kuffar, ist ein Widerspruch an sich. Denn wie kannst du von Liebe sprechen, wenn du denen zuwiderhandelst, von denen du behauptest, sie zu lieben? Oder willst du mir weismachen, dass der Prophet ﷺ mit Jeanshose herumlaufen würde oder seinen Bart kürzen würde mit Konturen und Übergang? Dass der Prophet ﷺ sich den Muschrikin anpassen würde, wobei doch die Befehle zur Unterscheidung von den Muschrikin so zahlreich sind, wo doch die Beweise für die Unterscheidung so eindeutig und klar sind, dass es keine Zweifel mehr geben dürfte? Ja, Achi, sei doch ehrlich zu dir selber und hör auf, dir ständig Ausreden zu suchen. Es ist dem Muslim verboten, Kleidung zu tragen, die von den Kuffar sind, besonders wenn diese Kleidung erst durch die Kolonien von damals in den heutigen islamischen Ländern etabliert wurden. Es ist dem Muslim verboten, sich den Bart und die Haare wie die Kuffar zu schneiden, sich die Frevler als Vorbild zu nehmen und sie in ihrem Aussehen zu imitieren. Schau dir doch die traditionelle Kleidung der islamischen Länder an, ob in Afghanistan, Marokko oder sonst wo auf der Welt. Überall ist die traditionelle Kleidung islamisch gesehen einwandfrei, denn die islamische Kleidung für den Mann muss breit sein und sie muss seine Aura bedecken. Schau, in welcher Fantasiewelt bedeckt eine Jeanshose mit kurzem engen T-Shirt die Aura eines Mannes? Ja, Achi, wem willst du auf den Arm nehmen? Glaubst du dir eigentlich selber, was du da sagst? Würdest du behaupten, dass es für die Frau ausreicht, dass sie Leggings trägt? Natürlich nicht, denn wir wissen, dass die Aura nicht bedeckt ist, nur weil man die Haut nicht sehen kann. Vielmehr ist die Aura bedeckt, wenn man nicht erkennen kann, was darunter ist. Und bei Allah, wie widerlich ist der Anblick bei einigen Männern, die ihre engen Hosen der Kuffar tragen. Habt ihr keine Scham, Hosen zu tragen, in denen man alles erkennen kann? Wollt ihr etwa, dass eure Frauen so etwas bei anderen sehen? Wollt ihr etwa, dass fremde Frauen so etwas bei euch sehen? Allahu Akbar, wo ist unser Schamgefühl? Wo ist unsere Ehre? Und wo ist unser Stolz, dass wir so ekelhaft herumlaufen wie diese schmutzigen Männer der Kuffar? Sagt, wie sieht das aus? Oben den Bart wie ein Löwe und unten wie ein schwuler Käfer. Achi, das passt nicht zusammen. Du erniedrigst dich dadurch nur selber und merkst es nicht einmal. Und Achi, nicht, dass du mich falsch verstehst. Bei Allah, ich sage es dir nur, weil ich dich liebe für Allah und aus Eifersucht für diese Religion. Es bringt mein Herz zum Bluten, wenn ich die Mehrheit der muslimischen Männer sehe, wie sie äußerlich rumlaufen wie die Kuffar. Denn die meisten Männer haben keine Ahnung davon, wie sie sich richtig bedecken müssen. Die islamische Bedeckung des Mannes besteht nicht nur aus Hose kürzen und Bart wachsen lassen. Und niemand soll mir erzählen, dass man ja in Deutschland lebt und sich deshalb den Kuffar anpassen soll und dass man nur Probleme bekommt, wenn man sich islamisch kleidet. Wallahi, was ist los mit euch? Bei den Frauen meckert ihr rum, dass sie nicht mit Niqab herumlaufen, aber selbst kriegt ihr es nicht auf die Reihe, euch islamisch zu kleiden? Wie oft sieht man in den Moscheen Brüder in engen Hosen beten, wo man berechtigten Zweifel daran hat, ob dieses Gebet überhaupt gültig ist? Denn wie wir wissen, ist eine Bedingung für das Gebet die Bedeckung der Aura. Und wie soll das zustande kommen, wenn man Skinny Jeans trägt? All dies würde gar nicht erst zum Problem werden, wenn die Muslime stolz auf ihre Religion wären, wenn die Muslime die Feindschaft zu den Kuffar praktizieren würden, wenn die Muslime sich nicht die westlichen Stars zu Vorbildern nehmen würden, wenn die Muslime nicht ihre Vorfahren verraten würden, indem sie diejenigen imitieren, die durch die Kolonien ihren Schmutz in die Länder des Islams brachten und in die Köpfe der Muslime. Unsere Identität ist der Islam und wir wollen leben und aussehen wie die besten Menschen, die je gelebt haben. Und ob uns dann irgendwelche Kuffar als rückständig oder Mittelalter bezeichnen, interessiert uns nicht. Und wenn uns irgendein Käfer deshalb keine Arbeit gibt oder keine Ausbildung gibt, interessiert es uns nicht. Und wenn die Kuffar uns dumm angucken, uns belächeln, uns als Verrückte bezeichnen, interessiert es uns nicht. Und wenn die Kuffar anfangen uns zu hassen, Alhamdulillah, die Kuffar zu erzürnen, ist eine Ibadah. Somit sei stolz, Achi. Sei stolz, dein islamisches Gewand zu tragen. Sei stolz, deine Gebetsmütze oder dein Tuch auf deinen Kopf zu tragen. Sei stolz, deine breiten, gekürzten Hosen zu tragen. Sei stolz, deinen wild wachsenden Bart zu tragen. Sei stolz, deine Haare lang wachsen zu lassen. Sei stolz darauf, dass du wie ein Muslim aussiehst. Ach, das ist wahre Ehre, die man nur im Islam bekommt. Schäme dich nicht für deine Rechtleitung. Schäme dich nicht dafür, dass du zu den Muslimen gehörst. Denn einzig die Muslime werden ins Paradies eintreten. Und all die Kuffar, die heute über dich lachen, werden, wenn sie nicht den Islam annehmen, auf Ewigkeiten in Jahannam brennen. Also wie kann es dich interessieren, was der Brennstoff von Jahannam über dich denkt? Achi, wach auf. Ich weiß doch selber, dass diese Dunya uns täuscht und man schnell abgelenkt wird. Aber achi, das Leben ist kurz. Also verliere keine Zeit, wenn du zu den Siegreichen gehören willst. Und willst du etwa nicht, dass deine Brüder dich auf der Straße erkennen, dass sie sehen, du bist ein Muslim und dir den Salam geben? Willst du etwa, dass die Brüder an dir vorbeilaufen und dich ignorieren, weil sie denken, du bist ein Käfer, dass sie nichts an dir sehen, was auf den Islam hindeutet? Subhanallah, das islamische Aussehen wird gewaltig unterschätzt. Es gibt so viele Nutzen, die durch die Unterlassung unnötig verloren gehen. Und achi, da ich weiß, dass bei Männern oft erst etwas klar wird, wenn es um die Ehre geht, frage ich dich, wie kann es sein, dass die Frauen unserer Umma mit dem Niqab herumlaufen und du als Mann nicht Manns genug bist, um dich wie ein richtiger Muslim zu kleiden und äußerlich zu deiner Religion stehst? Beantworte diese Frage für dich selbst, achi. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und die Liebe zur Religion in unseren Herzen stärken. Es geht auch nicht unbedingt darum, ob etwas haram ist oder makruh oder ob es vielleicht sogar erlaubt wäre. Vielmehr geht es um die islamische Identität und die Liebe zum Propheten alayhi salatu wassalam. Und die Liebe zum Islam. Schaut, wie hässlich macht ein rasierter Bart das Gesicht eines Muslims. Und wie schön, voller Nur, macht der Bart das Gesicht eines Muslims. Wie schön sieht es aus, wenn die Brüder breite Hose tragen oder lange Gewänder. Wie sehr erfüllt es das Herz eines Muslims mit Freude, wenn er auf den Straßen Geschwister sieht, die den Islam voller Stolz nach außen tragen. Denk über meine Worte nach und unterschätze nicht das islamische Aussehen. Denn in jedem Gebot Allahs steckt eine gewaltige Weisheit. Ein Muslim sollte aussehen wollen wie die Muslime und nicht wie die Kuffar. والحمد لله رب العالمين.